Erster jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist von Gott geboren. Wer Gott liebt, liebt auch die Kinder von Gott. Zweiter, wir lieben die Kinder von Gott, wenn wir Gott lieben und tun, was er sagt. Dritter, wir lieben Gott, wenn wir tun, was er uns sagt. Vierter, was Gott uns sagt, ist nicht schwer. Wer von Gott geboren ist, besiegt die Welt. Unser Glaube besiegt die Welt. Fünfter, wer besiegt die Welt? Nur wer glaubt, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Sechster, Jesus Christus kam mit Wasser und Blut. Nicht nur mit Wasser, sondern mit Wasser und Blut. Der Heilige Geist sagt, dass das wahr ist. Siebter, es gibt drei Zeugen, achter, der Heilige Geist, das Wasser und das Blut. Alle drei sagen dasselbe. Neunter, wir glauben, was Menschen sagen. Aber was Gott sagt, ist wichtiger. Gott sagt, dass Jesus sein Sohn ist. Zehnter, wer an den Sohn Gottes glaubt, glaubt, was Gott sagt. Wer Gott nicht glaubt, sagt, dass Gott lügt. Denn er glaubt nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Elfter, Gott sagt uns, ich gebe euch ewiges Leben. Dieses Leben ist in meinem Sohn. Zwölfter, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dreizehnter, ich schreibe euch das, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ihr glaubt an den Sohn Gottes. Vierzehnter, wir können sicher zu Gott kommen. Wenn wir ihn um etwas bitten, was er will, dann hört er uns. Fünfzehnter, wir wissen, dass er uns hört, wenn wir ihn bitten. Dann wissen wir auch, dass wir bekommen, was wir ihn gebeten haben. Sechzehnter, wenn jemand sieht, dass sein Bruder sündigt, aber die Sünde führt nicht zum Tod, soll er für ihn beten. Dann wird Gott ihm Leben geben. Aber es gibt Sünde, die zum Tod führt. Dafür soll man nicht beten. Siebzehnter, alles, was nicht richtig ist, ist Sünde. Aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Achtzehnter, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, nicht sündigt. Wer von Gott geboren ist, hält an Jesus fest. Der Teufel kann ihn nicht berühren. Neunzehnter, wir wissen, dass wir von Gott sind. Aber die ganze Welt ist im Bösen. Zwanzigster, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Er hat uns geholfen, Gott zu erkennen. Wir sind in Gott, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. 21. Kinder, passt auf, dass ihr keine falschen Götter anbetet.